mit dir ins Leer und nicht alleine allein. Die Schwarzen kann beginnen, wir werden die Feinde jagen. Das Lied des Krieges singen, im Raum des Sieges ballen. Erhebt euch Schwert und sei gefeit. Wir leben in völliger Freiheit. Seht den Banner unseres Volkes, seht die Drachenschiffe segeln, seht wie wir herrschen, wie wir siegen auf der Erde. Der Sieg ist unser, mit Äxten oder Speeren, niemand kann unsere Freiheit verwehren. Die Schlachten kann beginnen, wir werden die Feinde jagen, das Lied des Krieges singen, im Ruhm des Sieges ballen. Erhebt euch Schwert und sei gefeit. Wir leben in völliger Freiheit. Den Hass aus unseren Herzen lassen wir sprechen. Es gibt keinen Widerstand, den wir nicht brechen. Viele Königreiche, viele schon sein Klingen. Ich hör dann so grün, mal über uns das Singen. Die Schlacht kann beginnen, wir werden die Feinde jagen. Das Lied des Krieges singen, im Mund des Sieges ballen. Hebt euch Schwert und sei gefeit. Wir leben in völliger Freiheit. Wir leben in völliger Freiheit. Ja, für ein Leben in völliger Freiheit.